Verehrte Hörerinnen und Hörer, wie Sie vielleicht aus den Feuilletons erfahren haben, kommt es ab Januar 2014 in der Leitung des Leipziger Bach-Archivs zu einigen personellen Veränderungen. Wir möchten betonen, dass dies keineswegs die Folge der nun geschilderten Ereignisse ist. Sie wollen nicht sprechen, Chef? Es gibt Dienst gerade, Müller. Jawohl, Herr Hauptkommissar. Wir dürfen ran, Oberkommissar. Eigenverantwortlich. Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Mein Urlaub beginnt in 10 Minuten. Sie haben sicherlich einen Urlaubsantrag gestellt. Natürlich. Hauptkommissar Kramer hat ihn unterschrieben. Hauptkommissar Kramer reist zurzeit quer durch Japan. Und Hauptkommissar Proll tourt durch Amerika. Sie werden hier gebraucht. Urlaubssperre. Aber... Kein Aber. Mein Zug geht morgen früh. Das ist mein erster Urlaub seit 1,5 Jahren. Vergessen Sie den Zug. Wo wollen Sie überhaupt hin? Afrika, Asien, Südamerika? Prora. Ach, Prora, Rügen. Ja? Da läuft Sie nicht weg, die Insel. Kommissarsantwort in Salz wird Ihnen assistieren. Eva Salz? Jawohl. Tatort Bachmuseum. Na, Sie wissen schon. Das Bosehaus. Genau, gegenüber der Thomaskirche. Johann Sebastian schaut auf Sie. Tod im Bosehaus. Kriminalhörspiel von Wolfgang Zander. Regie Christoph Pragua. Ich wusste gar nicht, dass du auch Nein sagen kannst. Pff, sicher wieder nur Kleinkram. Beim Mord hätte der Alte selbst die Untersuchung geführt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich freue. Urlaub. Am Strand liegen, den Wellen lauschen. Lesen. Ich hoffe, du hast den Aristoteles mit eingepackt. Boah, die wiegt ja mindestens 3 Tonnen. Hab ich. Die Metaphysik. Und die Phänomenologie? Bert, wenn du den Hegel mit an den Strand nimmst, kenne ich dich nicht mehr. Ich habe noch den Voltaire dazugelegt, falls es mal was Leichteres sein darf. Vielleicht solltest du einfach mal einen guten Krimi lesen. Dafür ist das Leben einfach zu kurz. Ein Toter im Bosehaus. Was? Im Bosehaus, ein Toter, hier. Mist. Willst du wissen, wie die Leiche heißt? Nein, interessiert mich nicht. Wir haben Urlaub. Dr. Achim Rensing, Leiter des Bach-Archivs und des Bach-Museums, wurde in seinem Arbeitszimmer im Bosehaus erschossen aufgefunden. Wer? Dr. Achim Rensing. Ist was? Möchtest du vielleicht noch was Süßes für die Fahrt? Schokolade, Bonbons? Was? Gestern hast du gesagt... Nur eine Kleinigkeit. Ich bin gleich zurück. Bert. Bert. Der Zug fährt in 6 Minuten. Rüber. Wenn Not am Mann ist, muss man zurückstecken. Melde mich zum Dienst. Ach, Müller. Nee, ist nicht nötig. Das Anrufen. Postkarte genügt. Zwischen all den Exotengärten wird sich Bora wunderbar heimatlich ausnehmen. Dr. Achim Rensing. Ja, das geht schon in Ordnung. Kommissarsanwärterin Salz hat nicht lange überlegt. Frisch von der Schule und gleich den ersten Riesenfall. Na, ich denke, die wird es noch weit bringen. Wie ist das Wetter da oben? Ich bin in Leipzig. Wieso? In Leipzig? Hatte ihr Zug Verspätung? Ich übernehme den Fall, Chef. Ah, nee, lass es gut sein, Müller. Erholen Sie sich schöne Prora. Wiederhören. Aber der Mord, Chef. Ein Erwachsener, 4 Euro. 4 Euro? Einmal ermäßigt, bitte. Arbeitslos, schwer beschädigt. Polizei. 4 Euro. Ich bin wegen des Todes von Dr. Rensing hier. Ja, Ihre Kollegen haben doch schon alles auf den Kopf gestellt. Gestern Abend. Ich möchte mich nur ein bisschen umsehen. Können Sie sich ausweisen? Natürlich. Wo ist er denn? Warten Sie. Tut mir leid, ich muss ihn irgendwo verlegt haben. In letzter Zeit bin ich leicht zerstreut. Zu viele Überstunden, verstehen Sie? 4 Euro. Wurde was gestohlen? Gab's einen Kampf? Hat Dr. Rensing, hatte der Feinde? Wollen Sie nur ins Museum oder nicht? Können Sie mir sagen, wo ich sein Arbeitszimmer finde? Nein, außerdem ist es versiegelt. Das müssten Sie doch wissen. Hier, meine Handynummer, privat, falls Sie... Privat? Na, sind Sie denn überhaupt von der Polizei? Und vielen Dank für Ihre Hilfe. Doch kommen Sie zurück, Sie können da nicht rein. Warten Sie, oder ich rufe die Polizei. Wieso hast du das Siegel aufgebrochen? Ich bin hier der Oberkommissar, schon vergessen? Das ist mein Fall, schon vergessen? Und der ist 3 Nummern zu groß für dich. Wie bitte? Wie lange bist du von der Schule runter? Was hat das damit zu tun? 5 Monate, du hast keinerlei Erfahrung. Gröber hat mir den Fall übertragen, weil ein gewisser Müller unbedingt in Urlaub fahren wollte. Warum bist du überhaupt noch hier? Hat dich deine neue Freundin schon wieder abserviert? Oder hast du Angst, deine mickrige Karriere könnte abknicken? Eva, wir hatten's doch ganz schön zusammen. 2 Wochen Hölle. Es hat nicht funktioniert, sowas passiert. Tut mir leid, dass ich jetzt glücklich bin. Aber das mit der Karriere... Wieso fährst du nicht einfach? Es geht um Mord, meine Liebe. Ein Mensch hat einen anderen Menschen umgebracht. Ich möchte wissen, was dahinter steckt. Ich auch. Einen größeren Tabubruch gibt es nicht. Meistens steckt einer der 7 Todsünden als Auslöser dahinter. Hör auf mit diesem Gelabere. Woher weißt du das eigentlich? Das mit dem Tabubruch oder das mit den Todsünden? Das mit dem Mord. Aus der Zeitung, da stand... Dass er erschossen aufgefunden wurde, nicht mehr und nicht weniger. Willst du damit andeuten, es war ein ganz gewöhnlicher Suizid? Ich stehe erst am Anfang. Eva, ich mache dir jetzt folgenden Vorschlag. Ich weiß schon, was kommt. Du bist der Ranghöhere, übernimmst die Leitung und ich darf assistieren. Richtig? Du würdest jede Menge dabei lernen können. Wie viele Tötungsdelikte hast du bisher aufgeklärt? Eva, was soll das? Fahr zu deiner Kati, genieß deinen Urlaub und alles andere überlass einfach mir. Was hast du gesagt? Hier am Strand ist der Empfang nicht besonders. Ich komme nach. Ich habe den Zug verpasst. Ja, das ist fast 10 Stunden her. Was willst du? Tut mir leid. Ja, ich weiß. Gröber hat die Salz auf den Fall losgelassen. Richtig? Darum geht's jetzt nicht. Sag mal, hast du zufällig meinen Dienstausweis gefunden? Wieso gefunden? Der steckt in der Metaphysik als Lesezeichen. Vermisst du vielleicht sonst noch irgendwas? Nein. Mich vielleicht? Doch, dich natürlich. Du kannst mich mal. Hör mir doch mal zu, Kathi. Ich bin ein Schwachkopf. Ein Schwachkopf? Du bist ein... Ein ausgemachter Vollidiot, ein Karrierist, ein Macho, ein Monster. Kathi, bitte, ich möchte es wieder gut machen. Wann geht dein Zug? In einer Stunde. Landkreis 11, Halb 1 Haus, Intercity Express 794 nach Berlin-Hauptbahnhof. Über Bitterfeld und Lutherstadt Rindsberg. Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, bitte? Sie haben mir doch heute Morgen Ihre Nummer gegeben. Erinnern Sie sich? Ja, Müller hier. Tut mir leid, dass ich Ihnen Ärger gemacht habe, aber ohne Dienstausweis. Aber kann ich vorsichtig genug sein? Frau Busch! Sie sehen nicht gerade aus wie ein Oberkommissar von der Kripo. Nein? Also Ihre Kollegin, die hat mir keine Nummer hinterlassen. Und da dachte ich, weil Sie doch fragten, ob was verschwunden ist. Ist was verschwunden? Eigentlich nicht. Aber ich gehe doch jeden Tag die Angebote der Auktionshäuser durch. Aha. Im Internet. Das gehört jetzt auch zu meinem Job. Ja, und? Hey! Passen Sie doch auf, wo Sie hintreten. Wie bitte? Nein, ich meinte nicht Sie. Na, sind Sie auf dem Bahnhof? Wollen Sie einkaufen? Ich störe es. Erzählen Sie. Beim Auktionshaus Henrizi sind Autographen von Johann Sebastian aufgetaucht, die eigentlich bei uns liegen müssten. Im Archiv. Vielleicht liegen die auch dort und das Ganze ist bloß ein Missverständnis. Haben Sie im Archiv nachgeschaut? Für den Tresor habe ich keine Zugangsberechtigung. Als Sie mit Frau Salz gesprochen haben. Wer? Mit meiner jungen Kollegin. Haben Sie ihr dann nicht gesagt, was Sie entdeckt haben? Ich habe es doch erst vor einer Stunde gemerkt. Ich dachte, das ist vielleicht nicht wichtig, aber man kann ja nie wissen. Behalten Sie Ihr Wissen für sich. Ich komme. Frau Busch hat, wie soll ich es ausdrücken, ein bisschen auf den Busch geklopft. Vielleicht ein bisschen zu viel, Herr Oberkommissar. Gibt es den Dienstgrad wirklich? Aber natürlich, Herr Waldheim. Herr Dr. Waldheim, sie ist, Sie haben es ja bereits selbst erfahren dürfen, überaus rührig. Solche Mitarbeiter sind ein Segen für jeden Museumsbetrieb. Hat sie Ihnen denn sonst noch was erzählt? Gibt es denn noch was zu erzählen? Nicht, dass ich wüsste. Es fehlt also nichts? Doch, natürlich. Aha. Achim fehlt uns an allen Ecken und Enden, aber das muss ich ja nicht extra betonen. Er war ein großartiger Wissenschaftler und ein ebenso großartiger Chef. Die Lücke, die er hinterlässt... Ich meinte allerdings... Ja, ich weiß. Wir haben 8000 Bände, 9000 Musikalien, 5500 Tonträger, 95.000 Fotokopien, 531 Grafiken, 135 Münzen, 23 Büsten und Plastiken und seit ein paar Wochen 902 Autographen. Aha. Unter ihnen auch einige Bachiani. So nennen wir die Autographen, die Bach zugeordnet werden können. Sie haben sicher von meinem sensationellen Fund gehört oder gelesen. Handschriften des 13-jährigen Johann Sebastian. Ah ja. Da denkt man, es sei alles gefunden und katalogisiert und plötzlich tauchen an Stellen, die eigentlich als ausrecherchiert gelten, weitere Autographen auf. Das macht unsere Arbeit so... Spannend? Ja, spannend. Nichts gegen Ihren Beruf, aber ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. Immer in den Niederungen des menschlichen Daseins herumstochern zu müssen, das fände ich auf Dauer... Zu wenig. Ja, zu wenig. Wissen Sie, wo ich die Autographen entdeckt habe? In Weimar. In der Handschriftensammlung der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Aber die ist doch abgebrannt. Ja, eine Riesenkatastrophe. 3 Tage bekam ich keinen Bissen herunter. Unglaublich, wie ein so etwas mitnehmen kann. Glücklicherweise lagerte die Handschriftensammlung im Tresor des Residenzschlosses wegen der Restaurierungsarbeiten. Bach war als Kind schon ein Genie, nicht nur Mozart. Das galt es zu beweisen. Aha. Die Handschriften lassen keine andere Deutung zu. Die Komposition? Nein, keine Komposition. Abschriften, aber von äußerst komplexer Natur. Kommen Sie. Wohin? Ich möchte sie Ihnen zeigen. Was? Die Handschriften. Ist das, war das Rensings Arbeitszimmer? Ja, ganz recht. So, hier ist der Tresor. Ist denn der Raum freigegeben? Wissen Sie das nicht? Doch, Vorsicht, doch. Vorsicht, nur mit Handschuhen. So. Da sind sie. Unsere Glanzstücke. Schauen Sie. Aha. Schauen Sie hier. Ja. So. Die sogenannte Todesfuge von Buxtehude. Sie wurde häufig zu Trauerfeiern gespielt, daher der Name. Bach hat zahlreiche Korrekturen vorgenommen. Hier... Und hier. Und schauen Sie sich diese Stelle an. Einfach genial. Es bestätigt meine These. Welche These? Die Waldheim-These, dass er schon mit 13 Jahren mehr vom Orgelspiel verstand, als Leute, die bereits seit Jahrzehnten auf die Tasten der damaligen Kirchenorgeln einschlugen. Johann Sebastian war ein Wunderkind, ohne Zweifel. Was haben Sie mit 13 gemacht? Fußball gespielt? Sag, dass das nicht wahr ist, Rainer. Bitte. Vera, wo kommst du denn? Guten Tag. Das ist Frau Dr. Rinus, wissenschaftliche Assistentin. Sie hat bzw. hatte Urlaub. Und das ist Oberkommissar Müller. War doch gleich Müller. Und Sie sind Doktor? Blond und blöd. Wollen Sie darauf hinaus? Nein, ich tut mir leid. Ich wollte nur... Weiß man schon, wer es war? Nein, noch nicht. Aber die Kriminalpolizei führt ihre Ermittlungen sehr engagiert. Sie verfolgt jede noch so kleine Spur. Ja, das sehe ich. Entschuldigung. Fehlt nun was oder fehlt nichts? Sagte ich das nicht bereits? Es fehlt nichts. Salz? Eva, hallo. Ich wollte mich entschuldigen. Willst du mich verarschen? Schlechte Laune? Du solltest Urlaub machen. Hier am Strand ist es wunderbar. Die Möwen und Kinder schreien, das Meer plätschert. Ich höre gar keine Brandung. Die Möwen und Kinder auch nicht. Aber dafür kann ich das Meer sehen. Willst du wissen, wie es aussieht? Blau sieht es aus. Seit wann ist Ostseewasser blau? Ich wollte fragen, wie weit du bist mit dem Fall Rensing. Hast du den Täter? Ja. Was? Du hast ihn? Natürlich nicht. Gott sei Dank. Ich meine, du schaffst das schon. Hast du eine heiße Spur? Wieso willst du das wissen? Kollegiales Interesse. Außerdem brauche ich ein bisschen Abwechslung. Ich kann nicht immer nur Aristoteles lesen. Dann liest doch Hegel. Vielleicht hilft es dir, wenn ich eine Idee äußere, als Anstoß sozusagen. Quasi Brainstorming. Ja. Der Schuss war aufgesetzt. Na bitte, Suizid. Das Eintrittsloch befindet sich am Hinterkopf. Oh, Mord. Wen würdest du hinter dir stehen lassen, ohne dich umzuschauen? Niemanden. So? Habt ihr die Kugel? 9 mm. Steckt im Stirnlappen. Makarov? Gut möglich. Schätzungsweise sind in Sachsen noch Tausende davon in Umlauf. War er verheiratet? Jutta Rensing. Meint, sie wären sogar glücklich gewesen. Aha. Sie wurde in der Nähe des Boserhauses gesehen. Zur fraglichen Zeit. Interessant. Versicherung, Liebschaften, Seitensprünge, sonstige Kellerleichen. Du musst dich ja mächtig langweilen. Was sagt mir eigentlich deine Geliebte zu diesen Urlaubsaktivitäten? Kathi versteht das, kein Problem. Sie ist in dieser Beziehung unglaublich tolerant. Eigentlich ist sie in jeder Beziehung perfekt. Ist alles in Ordnung, Bert? Könnte gar nicht besser sein. Wie willst denn du vorgehen? Was würdest du machen? Hast du die Mitarbeiter befragt? Bin noch dabei. Spuren ausgewertet? Hat nichts gebracht. Wie steht's mit den Alibis? Werden überprüft. Fehlt was im Museum? Nein. Ist eine Lebensversicherung fällig? Sie wurde bereits vor 25 Jahren abgeschlossen. Versicherungsnehmer ist Rensing selbst. Bezugsberechtigte Kinder? Ein Sohn. Thorsten Rensing, 23. Studiert in Magdeburg Physik. Nimm ihn dir vor. Was? Schon mal was von Ödipus gehört. Du meinst den Ödipus? Sicher. Du solltest nicht so lange in der Sonne sitzen, Bert. Ihr habt doch Sonne. Was hast du gesagt? Ah, der Empfang ist so schlecht. Eva, hallo? Kannst du mich hören? Eva? Jutta und Thorsten Rensing. Na bitte. Wow. Wie viele Quadratmeter sind das? 150? 200? Ich habe Ihrer Kollegin bereits alles gesagt. Tauschen Sie sich nicht aus untereinander? Oh, diese Aussicht auf den Clara-Park. Ich wohne in Grünau. Das tut mir leid. Kaffee? Natürlich tauschen wir uns aus, Frau Rensing. Danke, nein. Allerdings gibt es seit kurzem eine neue Methode bei der Verbrechensbekämpfung. Besser gesagt, sie befindet sich noch in der Probephase. Und wir sind quasi die Versuchskaninchen. Irgendwer muss ja ausprobieren, was sich die akademischen Spinner ausdenken, ne? Und was bedeutet das? Die Methode besteht darin, dass zwei Kriminalisten unabhängig voneinander gleiche Arbeitsgänge verrichten und anschließend das Material abgleichen. So soll ein schleichender Subjektivismus ausgeschlossen werden. Und damit... Das heißt, Sie verdächtigen mich? Wie kommen Sie darauf? Sie sind etwa 35? 33. Verheiratet? Kinder? Nein. Wieso? Ich weiß gern, mit wem ich es zu tun habe. Wohnen Sie hier zur Miete oder? Eigentumswohnung. 207 Quadratmeter und noch ein paar Quadratzentimeter. Bezahlt? Wollen Sie auf die Lebensversicherung hinaus? Unter anderem. Sind Sie berufstätig? Ihre Kollegin hat Ihnen gar nichts erzählt, oder? Nein, nein, die neue Methode. Ich bin Ärztin für Innere Medizin, Nephrologie. Wir mussten nicht gerade jeden Euro zweimal umdrehen. Nephrologie? Dialyse. Blutwäsche. Wenn Sie es so simpel ausdrücken wollen. Sie haben getrennt gewirtschaftet. Was den privaten Bereich betraf, ja. Hobbys, Kultur... Verstehe. Wie viel hat Ihr Mann verdient? Ich habe die Hauptlasten getragen. Abzahlung des Kredits, Haushaltskosten... Das hat funktioniert. Wieso nicht? Habgier ist ein nicht zu unterschätzendes Motiv. Ja, ich habe davon gehört. Haben Sie eine Waffe? Nein. Wozu? Wo waren Sie? Arbeiten, in der Dialyse. Kann das jemand bezeugen? Eine der Schwestern, sicher. Wie weit ist es von der Dialyse bis zum Herrn Bach? Von der Beckmannstraße sind es etwa 3 Minuten. 3 Minuten. Wer ist Bezugsberechtigter der Lebensversicherung? Ihr Sohn? Was? Ist Ihr Sohn Bezugsberechtigter der Lebensversicherung Ihres Mannes? Oder sind Sie selbst bezugsberechtigt? Mein Sohn? Thorsten Rensing, ja. Ich habe keinen Sohn. Sie haben keinen Sohn. Judith ist bezugsberechtigt. Sie ist 21 und studiert in Heidelberg Medizin. Meine Tochter. Ich wollte ihr das Medizinstudium ausreden. Ohne Erfolg. So, wieso? Wissen Sie, der Beruf macht keinen Spaß mehr. Die Presse hackt ständig auf uns Ärzten herum, von unseren Chaospolitikern ganz zu schweigen. Die Patientenforderungen werden auch immer maßloser. Am liebsten wollen alle das ewige Leben, ohne etwas dafür zu tun. Oben eine Pille einwerfen und schon sollen alle Sünden vergeben und vergessen sein. Haben Sie eine Spur? Ich habe mit Waldheim gesprochen. Er hat mir von seiner Entdeckung erzählt, von diesen Autographen des pubertierenden Bach. Seiner Entdeckung? Achim hat die Autographen aufgespürt. Ach, tatsächlich? Während der Arbeit in Weimar wurde er krank und musste für einige Wochen pausieren. Waldheim hat das ausgenutzt, um sich die Entdeckung unter den Nagel zu reißen. Sein Name stand sogar im Spiegel und im Stern. Achim hat die Stiftung aufgefordert, Waldheim zu entlassen. Ach so. Sie wurden zur Tatzeit in der Nähe des Bachmuseums gesehen, Frau Rensing. Sie wechseln sehr geschickt die Ebenen. Allerdings dachte ich, das wäre bereits geklärt. Gab es im Leben Ihres Mannes eine andere Frau? Oder gibt es in Ihrem Leben einen anderen Mann? Ich muss zur Arbeit. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. So platt das klingt, aber das Leben geht weiter. Sie können sich nicht vorstellen, wie erbittert und kleinlich die Patienten um jede Minute kämpfen, die sie eher nach Hause gehen dürfen. Am besten noch vor allen anderen Mitpatienten. Das ist das höchste Glück. Und wissen Sie, was die Leute dann zu Hause machen? Das Gleiche wie in der Dialyse. Sie schauen fern. Nachbar. Guten Abend, was gibt's? Es gibt keine Ruhe. Was? Ich verstehe nicht. Das ist das letzte Mal, dass ich um Ruhe bitte. Ruhe! Das nächste Mal rufe ich die Polizei. Ja, sehr originell, die Polizei. Entschuldigung, ich dachte, Sie wären nicht da. Ich kann mir keinen wochenlangen Urlaub leisten. Aber Sie wollten doch verreisen. Nach Bayern, nicht wahr? An die Ostsee. Leider komme ich nicht weg aus Leipzig. Zu viel Arbeit. Jeder kann mal in einem Tief landen. Heraus kommt man allerdings auch ohne Kraft. Krach? Wieso Krach? Das ist Johann Sebastian Bach und kein Krach. So ein Blödmann. Und wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen, dann hole ich jetzt die Polizei. Wen soll ich festnehmen? Eva, hey, komm rein. Von wegen Strand, Möwen und Kinderdreck, von wegen blaues Wasser. Ja, warte mal, Liebes. Du hast mich übrigens angelogen. Wie bitte? Ja, die Rensings haben gar keinen Sohn. Bei Frau Rensing warst du also auch schon. Vielleicht kannst du mir erklären, weshalb du das machst. Was? Mir vor den Füßen herumtrampeln und Zeugen verschrecken. Das siehst du ganz falsch. Ich will dir nur helfen. Sobald ich was erfahre. Woher weißt du überhaupt, dass ich hier bin? Woher wohl? Von Waldheim? Waldheim also auch? Wo warst du noch? In Heidelberg? Was hat Waldheim dir erzählt? Gut, du hast recht. Was? Du hast recht. Ich werde meine Sachen packen und verschwinden. Sag mal, bist du krank? Hat dir Waldheim auch erzählt, dass er die neuen Autografen entdeckt haben will? Ja. Frau Rensing meinte, ihr Mann wäre der Handschriftenentdecker gewesen. Ich weiß. Immerhin. Ein Motiv. Die angedrohte Entlassung nicht zu vergessen. Fällt das unter Neid, Gier, Zorn oder alle Todsünden zusammen? Hat er ein Alibi? Er hatte seinen freien Tag. Er war nicht im Mosehaus. Bist du sicher? Er wohnt allein. Waldheim ist geschieden seit 5 Jahren. Waldheim ist unser Mann. Das sagt mir meine Nase. Was meinst du? Die Autografen liegen bei Henrici. Dieses Auktionshaus. Henrici hat die Originale. Angeboten hat sie ein Italiener namens Paolo Vivaldi. Sind es wirklich die Originale? Henrici beschäftigt Experten. Das heißt, die Autografen fehlen im Bach-Archiv. Was kann man daran verdienen? Einiges. Allerdings ist die Autografensammlung dort vollständig. Mhm, das sagt Waldheim auch. Er hat mir die Blätter sogar gezeigt. Ziemlich dreist, findest du nicht? Er hat ja was? Wer hat Zugang zum Archiv? Und zum Tresor? Rensing, Waldheim. Und diese Assistentin. Diese Rinus. Du bist so ein Riesenarschloch. Kathi. Ich hab's. Du hast mit Kathi telefoniert. Sie hat mit mir telefoniert, wenn man das so nennen kann. Was? Sie ist der absurden Meinung, ich hätte dich ihr wieder ausgespannt. So ein Quatsch. Das habe ich ja auch gesagt. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ich kann dich wieder haben. Du bist eh der allerletzte Idiot. Und dazu noch der schlechteste Liebhaber, den sie je auf der Matratze hatte. Das hat sie nie gesagt. Hat sie. Und was hast du gesagt? Dass sie in allem recht hat und ich dich nicht mal geschenkt nehmen würde. Nicht mal für 1 Million. Nicht mal für 1 Million? Nee. Das wäre so, als würde man statt eines sauberen wieder ein dreckiges Bettlaken aufziehen. Aha. Und was hat sie gesagt? Sie hat aufgelegt. Du hast sie ganz schön verärgert. Weißt du, warum ich hier bin? Willst du dich versöhnen? Ich bring dich jetzt zum Bahnhof. Ich will mit eigenen Augen sehen, wie du endlich verschwindest. Meine Abfahrt. Kathi? Wer? Ja, ich wollte dir nur schnell sagen, dass ich... Ich glaub's nicht. Ach, die Salze, die erzählt, dass ich... Ja, weißt du, die Abfahrt hat sich ein bisschen verzögert. Ich würde ist aber... Ist der Fall aufgeklärt? Noch nicht ganz. Ben, du darfst jetzt nicht aufgeben. Ich mag das, wenn du durchhältst. Was? Und was meinst du eigentlich mit Abfahrt? Na, ich will zu dir an die Ostsee, so schnell wie möglich. Geht's dir gut? Ja. Ja. Ja, wir haben hier jede Menge Spaß. Kathi? Mir geht's hervorragend. Matthias und ich. Matthias? Was denn für ein Matthias? Ja, das verstehst du doch, oder? Ich meine, ich verstehe das doch auch, du und die Salz. Matthias, hey. Ich bin ey, die Salz, die lügt, wenn sie nur den Mund aufmacht, das weißt du doch. Kathi? Kathi? Bleib hier. Leidest du jetzt auch noch unter Verfolgungswahn? Wer ist da? Müller, Oberkommissar Müller. Ich wollte nur... Kommen Sie hoch. Bist du total verrückt? Wieso? Läuft doch alles nach Plan. Was? Und Achims Tod? Hast du ihn umgebracht? Natürlich nicht. Hast du's? Nö. Wie kommst du darauf? Du kannst dich ja im Kleiderschrank verstecken. Tut mir leid, wenn ich störe. Bitte für Sie. Oh. Rosen. Ich wollte mich für mein schlechtes Benehmen entschuldigen. Darf ich reinkommen? Wenn es sein muss. Vielen Dank. Kommen Sie als Beamter? Nein, ich bin außer Dienst. Sie können Bert zu mir sagen. Sind Sie allein? Oh, entschuldigen Sie meine Frage. Ja, Bert. Ich bin allein. Ich wette, Sie haben 20 Kerle an der Hand. 21 mit Ihnen. Setzen Sie sich. Danke. Hier, bitte. Oh, Bordeaux. Sie lassen ja nichts aus. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Ach ja? Und ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der dafür empfänglich ist. Was würden Sie mir raten? Ich? Ich würde Ihnen raten, ehrlich zu sein. Wer Macht hat, hat auch Verantwortung. Sind Sie Pfarrer im Zweitberuf? Ja, hin und wieder nehme ich sogar die Beichte ab. Die Beichtenden sind häufig froh, wenn sie endlich ihre dunklen Geheimnisse loswerden können. Sie schlafen dann viel besser. Haben Sie was zu beichten? Ihre Kollegin sagte mir, Sie hätten Urlaub. Erst die Arbeit, dann die Erholung. Das ist meine Devise. Sie sagte auch, dass Sie im Fall Rensing keinerlei Ermittlungsbefugnisse hätten. Eva, ich meine, Kommissarin Salz ist krankhaft eifersüchtig. Nein, ist sie nicht. Sie können mir glauben, ich weiß, wie pathologische Eifersucht aussieht. Ja? Aha. Dann hat also Waldheim seinen Nebenbuhler aus dem Weg geräumt. Daran hatte ich auch schon gedacht. Sie haben tatsächlich mit Rensing und mit Waldheim. Es ist nicht so einfach mit der Verantwortung. Vor allem, wenn niemand sie wirklich haben will. Sie würden es doch auch lieber sehen, wenn ich etwas weniger verantwortungsvoll wäre. Deshalb sind Sie doch hier, oder? Frau Renus, was machen Sie denn da? Wonach sieht es denn aus? Nicht doch. Frau Renus, ich bitte Sie. Oh, sag doch einfach Vera. Vera, Sie... Du... Na komm, trau dich einfach. Ich weiß nicht, ich... So, ich zieh dich an. Musstest du ihm gleich wehtun? Du sollst dich anziehen. Sie haben ihn tatsächlich persönlich in den Zug gesetzt und gewartet, bis der Zug nicht mehr zu sehen war. Alle Achtung, Frau Kommissarsanwärterin, das nenne ich Teamwork. Das nächste Mal versuchen Sie es doch bitte mit echter Zusammenarbeit. Müller hatte immerhin sein Urlaub sausen lassen. Er ist karrieregeil, Herr Hauptkommissar. Ach, ist er das? Haben Sie Ergebnisse? Laut den Aussagen von Dr. Rinus und Dr. Waldheim hat Rensing das Geschäft mit den Autografen alleine aufgezogen. Jedenfalls gaben beide zu Protokoll keinerlei Kenntnis von den Transaktionen gehabt zu haben. Und wie glaubwürdig ist das? Waldheims Verzweiflung über den Verlust der Originale schien echt zu sein. Und Henrici bestätigt nur die Verbindung zu einem gewissen Vivaldi. Haben Sie die italienischen Kollegen kontaktiert? Noch keine Reaktion. Was sagen die Fakten? Rensing starb zwischen 17 und 17.30 Uhr. Im Haus befanden sich einige Museumsbesucher und Frau Busch. Niemand hat den Schuss gehört. Tatsächlich keiner. Rensings Büro befindet sich ganz oben, vielleicht deshalb. Frau Busch will Frau Rensing beim Hinausgehen gesehen haben, gegen 17.10 Uhr. Was diese jedoch vehement abstreitet. Gestützt wird Frau Rensings Aussage von den Dialyseschwestern. Eine jedoch meint, Frau Rensing sei kurzzeitig nicht erreichbar gewesen. Sie habe deshalb allein mit einem Problem fertig werden müssen. Auf eine Zeit wollte sie sich allerdings nicht festlegen. Aha, nur beim Hinausgehen. Was? Na, die Frau Rensing. Hm. Man kann also unbemerkt ins Haus gelangen. Offenbar. Wenn Frau Busch abgelenkt ist, durch Besucher oder durch Kunden im Museumsshop. Und diese Frau Busch, was mit der? Was für ein Motiv sollte die Frau haben? Na, nehmen wir mal an, sie wusste schon länger von den einträglichen Aktivitäten ihres Chefs, als sie zugibt. Und nehmen wir weiter an, dass sie gerne am Gewinn beteiligt werden wollte. Dann müsste eigentlich die Busch tot sein, oder? Ist sie aber nicht. Eben. Prüfen Sie sämtliche Kontobewegungen aller Beteiligten, Frau Kommissarsanwärterin, und holen Sie diesen Müller zurück. Nein, niemals. Es bleibt Ihr Fall. Aber wir sollten ihm eine Chance geben. Finden Sie nicht auch, Frau Salz? Wo willst du hin? Zum Tagebau. Wir kippen ihn in irgendein Restloch. Hast du ihn gut verschmiert? Was doch dabei. Tolle Idee, Manns überzuziehen. Das bringt alles durcheinander. Du bist ein Idiot. Sag sowas nicht noch einmal, bitte. Wenn du dich nicht ausgezogen hättest, dann... Auf! Du bist und bleibst ein ausgemachter Idiot. So. Bist du wahnsinnig? Ich habe dich gewarnt. Ich hoffe, du drehst jetzt nicht völlig durch, Dr. Waldheim. Ich bin ganz ruhig und ich sehe jetzt sehr viel klarer. Willst du diesen Müller auch noch umbringen? Ich habe Achim nicht umgebracht. Du wusstest, dass er den Makarow im Schreibtisch hatte. Das wussten doch alle. Wie hast du es eigentlich angestellt, dass du die Autografen mit nach Hause nehmen durftest? Das weißt du doch. Ja. Ach, hör doch auf. Du kannst dich nicht beklagen. Hast immer deinen Anteil gekriegt? 25%, ja. Jeder hat 25% gekriegt. Du und ich, der Fälscher und dieser Hehler. Ja, fahr endlich weiter jetzt. Heißt der wirklich Vivaldi? Ja. Achim wusste nichts davon, stimmt's? Du hast mir nur erzählt, dass er einverstanden wäre, dass er wissentlich wegsieht. Du hast dir 50% eingesteckt. Was hast du damit gemacht? Du siehst überall Gespenst. Ich habe Achim gegenüber mal ein paar Andeutungen fallen lassen. Er hat ziemlich seltsam reagiert. Aha. Wundert dich das? Du hast ihm seinen größten Erfolg gestohlen. Ich habe ihm aber nicht sein Leben genommen. Was das betrifft, glaube ich, dass du lügst. Ich denke, es war seine Frau. Die Busch hat sie gesehen. Wenn die Busch sie gesehen hat, wäre das nur gut für dich. Aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht, weshalb... Vielleicht wegen dir. Wegen mir? Ja. Wegen den ein, zwei Mal. Hast du es ihr etwa gesagt? Wolltest du Rensing auf die Art unter Druck setzen? Oder? Sie muss es selbst rausgefunden haben. Oh Gott, kommt jetzt der berühmte Satz, Frauen merken sowas? Jetzt rast doch bitte nicht Vera, so. Vera, wir sollten verschwinden, ehe die ganze Sache auffliegt. Südamerika, ich bin für Montevideo. Die kleine Polizistin hält Rensing für den, der die Verkäufe eingefädelt hat. Und Rensing kann nichts mehr sagen. Was soll also schiefgehen? Bitte. Och, Mann. Bitte. Du hast mich gefragt, was ich mit dem Geld gemacht habe. Ich sag's dir. Ich habe mir ein Haus in Italien gekauft. Für mich allein. In der Nähe von Viareggio. Gleich bei Puccini um die Ecke. Von Bach zu Puccini. Das meinst du doch nicht im Ernst. Du sollst nicht so rasen. Das ist doch wie Mozart und Rolling Stones. Guck nach vorn. Und ich meine, was wird aus uns? Du sollst nach vorn gucken, ja, bitte. Ich weiß, dass ich liebe. Rainer, Vorsicht, der LKW, Rainer, jetzt pass auf, nach rechts. Sie haben die Tatwaffe. Verhaften Sie mich jetzt? Eine Makarov, 9 mm. Achims Waffe. Er war früher Sportschütze. Ich wollte keine Pistole im Haus. Er hat sie im Büro aufbewahrt. Sie wussten davon? Ja. Dann haben Sie also Ihren Mann erschossen? Bitte? Warum? Vielleicht wäre ich dazu in der Lage gewesen. Aber ich war's nicht. Frau Rensing, den ersten Schritt haben Sie getan, jetzt können Sie auch noch den zweiten gehen, wenn Sie schon mal hier sind. Ich kann verstehen, dass Sie mir nicht glauben. Deshalb habe ich auch so lange gewartet. Er war bereits tot. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sie haben die Waffe am Morgen in Ihre Tasche gesteckt. Um 17 Uhr haben Sie die Station verlassen und waren ein paar Minuten später am Bosehaus. Sie haben abgewartet, bis ein Besucher das Haus betrat, Frau Busch somit beschäftigt war, und sind auf diese Weise unbemerkt ins Treppenhaus gelangt. Sie haben die Sicherheitstür geöffnet. Und wie? Den entsprechenden Code haben Sie wahrscheinlich von Ihrem Mann. Der Rest war ein Kinderspiel. Sie betraten das Büro, Ihr Mann hat sich kurz umgedreht, Sie bemerkt und seine Beschäftigung wieder aufgenommen. Sie holen die Makarov raus und treten hinter ihn. Entschuldigung. Augenblick bitte. Salz? Gröber! Haben Sie Biller schon erreicht? Leider nein. Mein Vorgesetzter. Haben Sie schon versucht? Frau Rensing ist hier, Herr Hauptkommissar. Mit der Tatwaffe. Was? Hat sie gestanden? Noch nicht, aber ich denke, wir brauchen Oberkommissar Müller nicht mehr. Er hat sich seinen Urlaub redlich verdient. Die Universitätsklinik hat angerufen. Auf der chirurgischen Station liegt ein Herr Müller. Aha. Der Mann gibt sich als einer unserer Mitarbeiter aus. Unser Oberkommissar ist auf Rügen. Na, sind Sie sich da sicher? Hundertprozentig. Ja, rufen Sie trotzdem mal im Krankenhaus an. Für alle Fälle. Wiederhören. Für alle Fälle. Von wegen. Also, Sie traten hinter Ihren Mann, haben die Waffe gehoben und abgedrückt. Blödsinn! Danach haben Sie sich auf den Rückweg gemacht. Diesmal hatten Sie kein Glück. Oder vielleicht sind Sie auch unvorsichtig geworden. Jedenfalls hat Frau Busch Sie gesehen. Ihr Kollege, dieser Oberkommissar, hätte mir zugehört. Herr Müller? Sie haben sich nicht zufällig ausgetauscht. Sicher nicht. Wegen dieser Subjektivismusfrage. Was für eine Frage? Ich wusste, dass er lügt. Aber er hat wenigstens Fragen gestellt. Und er kam dem wunden Punkt ziemlich nahe. Achim war bereits tot, als ich ihn fand. Und wenn ich tot sage, dann weiß ich, wovon ich spreche. Warum haben Sie uns nicht benachrichtigt? In dem Moment, als ich ihn fand, dachte ich, wenn man mir Bescheid gegeben hat, dann vielleicht auch der Polizei. Und wenn man mich dort angetroffen hätte, der Tote, die Waffe. Ich weiß nicht, warum ich sie eingesteckt habe. Kurzschlussreaktion vermute ich. Und Sie waren ja auch ziemlich schnell da. Wer hat Sie benachrichtigt? Langsam, langsam. Sie haben eine Nachricht bekommen? Eine SMS. Aha. Wenn Sie Ihren Mann in Flagranti erwischen wollen, dann kommen Sie sofort. Es war nicht die erste SMS dieser Art, aber die deutlichste. Und sie enthielt den Sicherheitscode der Tür. Die anderen lauteten meist nur, Ihr Mann betrügt Sie. Hier mein Handy. Wer war der Absender? Das wüsste ich selbst gern. Haben Sie mit Ihrem Mann darüber gesprochen? Natürlich. Er stritt alles ab, aber es klang nicht glaubwürdig. Wussten Sie, dass Ihr Mann Bach-Autographen verschoben hat? Achim? Darunter auch die gerade erst entdeckte Todesfuge. Achim soll Autographen verschoben haben? Das ist doch blanker Unsinn. Apropos glaubwürdig, Frau Rensing. Motiv? Tatwaffe? Sie sind festgenommen. Frau Dr. Neumann, Station 8. Bleiben Sie ruhig liegen, Frau Dr. Rinus. Bemühen Sie sich nicht. Der Herr Oberkommissar. Sie haben den Unfall überlebt. Wie schön. Der Rollstuhl steht Ihnen ausgezeichnet. Danke. Fraktur des rechten Oberschenkels und dorsale Absprengung am linken Unterarm. Aber das wird schön, das wird schon. Ach, und die Beule am Hinterkopf. Aber Sie machen sich übrigens auch gut mit Ihren vergipsten Beinen. Möchten Sie ein Autogramm? Wo ist Rainer Waldheim? Schön, dass wir endlich ein bisschen Zeit für uns haben. Unser letztes Date endete ja recht abrupt. Tut mir wirklich leid. Oh, ich kann Ihnen gut verstehen. Ja, ach Gott, Waldheim hat überreagiert. Ja, Sie sind es wert, dass man einen Nebenbuhler niederschlägt. Was ist mit Waldheim? Sehen Sie, Frau Rinus. Ist er tot? Ja, er ist verblutet. Mein Gott, Sie sagen das so... Ja, Glück für mich. Sonst hätte er vielleicht noch einen Mord begangen. Sie meinen, er hat... Ja, wer denn sonst? Ja, Sie haben sicher recht. Natürlich. Leider ist da noch jemand auf der Rechnung. Ja? Ja, die Frau Ihres ehemaligen Chefs. Jutta Rensing. Weshalb sollte sie es getan haben? Aus Habgier vielleicht? Sehr gut. Vielleicht aber auch aus Eifersucht. Auf wen? Ja, wie wär's mit Ihnen und diesen ein-, zweimal? Sie haben mitgehört. Ich habe Waldheims Sachen untersucht. Unter anderem sein Handy. Ein Handy ist sehr viel aufschlussreicher als sein Tagebuch. Vor allem ist es nicht so subjektiv. Sind Sie eigentlich privat versichert? Oder wie sind Sie zu diesem Einzelzimmer gekommen? Ich muss mir mein Zimmer mit drei anderen teilen. Was ist mit dem Handy? Waldheim hat Frau Rensing um genau 16:51 eine bemerkenswerte SMS geschickt. Wenn Sie Ihren Mann in Flagranti erwischen wollen, dann eine Zahlenreihe, vielleicht einen Code. Sowas hat Rainer geschrieben? Ja. Vielleicht wollte er, dass Frau Rensing durchdreht. Das könnte sein. Aber warum? Das Übliche möglicherweise. Klärung einer Nebenbuhler-Geschichte mit unangenehmen Mitteln. Dann ist ja alles klar. Möchte man meinen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ach. Nichts ist klar, wenn man zum Beispiel annimmt, dass die SMS eine Ablenkung gewesen sein könnte. Wieso hat Waldheim die SMS nicht gelöscht? Sie musste ihn doch verraten. Und? Es ist ganz einfach. Er hat sie nie gelöscht, weil er sie nie geschrieben hat. Aber wer hat sie dann geschrieben? Und weshalb? Ich verstehe nicht. Wirklich nicht. Vielleicht Frau Busch? Netter Versuch. Aber wie soll Frau Busch an Waldheims Handy gekommen sein? Er war doch gar nicht im Haus. Die Busch scheidet aus. Er hat vergessen, sie zu löschen? Nein. Jemand hat ihm bewusst die SMS untergeschoben. Warum schauen Sie mich so an? Ich war im Urlaub. In Italien. Richtig. Sie waren in Italien. Wer kann das nochmal bestätigen? Niemand. Es gibt aber einen Zeugen, der bestätigt, dass Sie 24 Stunden vor Rensings Tod schon wieder in Leipzig waren. Ein Zeugen? Sie blöffen. Rensing war hinter die Autografengeschichte gekommen. Vielleicht ist er durch Zufall auf eine Fälschung gestoßen. Nachdem ihm das Ausmaß der Schieberei klar wurde, hat er versucht, sie zur Vernunft zu bringen. Ohne Erfolg, richtig? Er hat übrigens Frau Busch beauftragt zu recherchieren. Sie, Frau Rinus, hatten begründete Angst, dass die Sache auffliegen könnte. Ich? Kein Italien, Angst? Kein Viareggio, kein Häuschen bei Puccini um die Ecke. Als Musikwissenschaftlerin wären Sie erledigt gewesen. Wahrscheinlich haben Sie Ihre Affäre mit Rensing zunächst als Druckmittel eingesetzt. Verdammt. Haben Sie Frau Rensing irgendwelche Informationen zukommen lassen? Vielleicht auch per SMS? Als Rensing da nicht mehr zu kontrollieren war... Ach, diese verdammte Todesfuge. Die Krönung seiner Bachforschung. Erst Waldheim mit seinem Coup, dann Sie. Das war zu viel für ihn. Er wollte handeln, also mussten Sie auch handeln. Was zu beweisen war. Sie können gar nichts beweisen. Rainer Waldheim ist tot. Ergo gibt es auch keinen Zeugen. Frau Dr. Rinus, Sie sind hiermit festge... Bert? Bert Müller? Was machst du? Eva, ich dachte schon, du kommst mich gar nicht besuchen. Ich meine, ich hab dich doch in Zug gesetzt. Wie, ja, so ein Zug hat eben zwei Enden, wie viele Dinge im Leben. Ich sehe, geht's dir richtig schlecht? Das ist gut. Sehr gut. Waldheim hat vor gut einer Stunde ausgepackt, Frau Dr. Rinus. Was? Außerdem haben wir Ihre Kontobewegungen überprüft und festgestellt, dass... Waldheim hat sich also gestellt. Sehr schön. Ich hatte ihm dazu geraten. Du hast was? Hat er dir erzählt, was er mit mir gemacht hat? Nee, und interessiert mich auch nicht. Rainer? Ich denke, Waldheim ist tot. Tot? Wieso tot? Sie Mistkerl. Nein. Nein. Sie Lügner. Au. Sie Betrüger. Eva, schieb mich raus. Sie geiler Verdammte. Eva, au. Ah. Halte schieb mich raus. Eva, Eva, wir gehen. Kathi, ganz ruhig. Könnten Sie bitte die Musik mal etwas leiser machen? Ja, ich bin in Leipzig. Was ist denn passiert? Dieses Schwein. Mach doch mal leiser. Welches Schwein? Dieser Matthias. Red lieber ein bisschen leiser, Kumpel. Er hat das Geld. Er hat meine Kreditkarte und ich will in Ruhe meinen Bach hören. Ich will Anzeige erstatten. Und was ist mit meinen Büchern? Hast du überhaupt zugehört? Er hat meine Kreditkarte. Schon mal was von der Todesfuge gehört? Warum gehst du nicht zur Polizei? Was? Du bist die Polizei. Todesfuge? Oder habe ich da was falsch verstanden? Ja, Todesfuge. Ich bring den Pritzkerl um. Das schwöre ich eigenhändig. Kathi, bitte beruhige dich. Ich bin ganz ruhig. Habt ihr den Mörder? Was? Das war die Assistentin, stimmt's? Aus Habgier. Tod im Bosehaus von Wolfgang Zander. Es sprachen Oberkommissar Bert Müller, Heiko Senst, Hauptkommissar Kröber, Arvid Birnbaum, Eva Salz, Kommissaranwärterin, Mareike Hein, Jutta Rensing, Katharina Palm, Dr. Waldheim, Robert Dölle, Frau Dr. Rinus, Janina Sachau, Kathi, Lina Beckmann, Frau Busch, Sibylle Kuhne, sowie Sophie Garke, Oliver Kriech-Mazura und Tommy Pieper. Technische Realisation Matthias Fischenich und Jens Buchheister, Regieassistenz Sophie Garke, Regie Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Anlässlich des 90. Rundfunkjubiläums werfen wir im nächsten Mitternachtskrimi einen Blick hinter die Kulissen einer Live-Sendung. Da kann immer etwas schiefgehen, was aber meistens schnell wieder gerade gebogen wird. Was aber geschieht, wenn der Moderator mitten im Satz vor dem Mikrofon tot zusammenbricht? Dann hören Sie, liebe Hörer, erst einmal eine Weile gute Laune-Musik vom sogenannten Reserveband. Und im Studio bricht Panik aus. Wie soll es jetzt weitergehen? Dieses Durcheinander nennt der Autor Benjamin Kurasch russischer Salat. Und sein Inspektor Goldberg soll am 26. Oktober um 0.05 Uhr wieder Ordnung in das Chaos bringen, indem er noch während der laufenden Sendung herausfindet, warum und durch wen der Moderator so plötzlich verstummte.